über den Arzt und Reformer der Medizin Paracelsus. Danach, um 11.30 Uhr, folgt eine Geschichte für unsere jüngsten Schulfunkhörer, in der es um Opa und seinen Enkel geht. Wir fragen wieder, wer macht mit? Und um 11.50 Uhr dann die erste Sendung unserer neuen Reihe Literatur für die Grundschule. Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann? Und, wie man hinzufügen müsste, vor Gespenstern und Vampiren. Darin geht es um Gruselgestalten im Kinderbuch. Soweit der Überblick. Nun unser Hörspiel der Reihe Lebensbilder. An vielen Apotheken lesen wir den Namen Paracelsus. Wer war dieser Paracelsus? In der Gerichtslaube des alten Rathauses zu Salzburg drängen sich neugierige Gaffer. Ein stadtbekannter Mann soll an diesem Apriltag des Jahres 1525 verhört werden. Ein geschätzter und verehrter Arzt. Als der Vorsitzende des Richterkollegiums seine Schelle ertönen lässt, wird es still. Herr Bombastus Theophrastus von Hohenheim, tretet vor dieses Gericht. Hier bin ich, Ihr Herrn. Seid Ihr der Doktor beider Arzneien, praktizierend hier zu Salzburg? Auch das ist richtig. Ihr wohnt im Hause des Buchler Wolfgang neben der Kunftmühle, nahe der Salzach? Ihr wisst es und ihr sagt es. Lasst mich nun, Ihr Herrn, erfahren, weshalb man mich vor dieses Gericht gerufen hat. Man wirft euch vor, der neuen abscheulichen lutherischen Irrlehre nachzulaufen. Auch habt ihr fromme Kommentare verfasst zum Evangelium des Matthäus. Dies aber ist nicht des Arztes Sache, sondern die des Predigers. Der Arzt ist ebenso ein Mann Gottes wie der Prediger. Auch er hilft dem Menschen im Namen des Allmächtigen. Daher nehmt ihr euch wohl auch das Recht zu verkünden, man müsse die Todesstrafe abschaffen, weil sie gegen den Willen Gottes sei. Das habe ich gesagt. Man hat dem Gerichte zugetragen, ihr hättet gemeint, die da essen von ihrer Hände Arbeit, die sind selig. Die aber nicht ihrer eigenen Hand Arbeit essen, dieselbigen sind unselig. Ihr wisst, dass diese Worte Auflehnung sind. Auflehnung gegen die geistliche und weltliche Obrigkeit. Die aufrührerischen Bauern und Bergknappen, wider unseren gnädigen Herrn, Fürstbischof von Salzburg, haben diese eure Worte gebraucht. Was klagt ihr mich an? Ich habe die Bauern widerspenstig gemacht, dass sie nimmer opfern und wenig auf euch halten? Gedenket, wenn meine Red aus dem Teufel wäre, so folgten sie euch und nicht mir. Aber so sie mir folgen und nicht euch, so denkt nicht anders, als dass der Heilige Geist in ihnen sei, der lehret sie erkennen euer Gemüt, eure Tücke und große Lügen. Nun. Was ich geredet habe, das ist aus dem Heiligen Geist. Also ist es das Evangelium. Wer ist dieser Mann, der vor dem Hohen Gericht solche, für damalige Zeiten, ketzerische und darum gefährliche Worte sagt? 1525, das ist die Zeit, da sich der lutherische Glaube mehr und mehr verbreitet. Es ist auch die Zeit der Bauernaufstände überall in Deutschland. Wer ist dieser Bombastus Theophrastus von Hohenheim, der später seinen Namen nach der Mode verändern und sich lateinisch Paracelsus nennen wird? Sein genaues Geburtsdatum kennt man nicht. Es muss um die Jahreswende 1493 auf 94 gewesen sein, da er in Einsiedeln im Kanton Schwyz zur Welt gekommen ist. Die Familie stammte aus Schwaben und sein Vater hatte sich als Arzt in Einsiedeln niedergelassen. Bald nach dem Tode der Mutter zogen Vater und Sohn nach Villach in Kärnten. Der Junge begleitete den Vater schon früh bei Krankenbesuchen. Er lernte in einer Klosterschule, dann in einer Bergschule und arbeitete als Laborant in einer nahen Metallhütte. Schließlich ging er nach Ferrara in Italien, wo er Medizin studierte und im Jahre 1516 sein Studium mit der Promotion zum Doktor beider Arzneien beschloss. Es folgten Jahre der Wanderschaft durch Süd- und Westeuropa, durch die nordischen Länder und durch den europäischen Osten. Als Feldarzt nahm er an mehreren Kriegen dieser Zeit teil. Später wird er über diese Lehr- und Wanderjahre, in denen er das medizinische Handwerk gründlich studiert, sagen: Habe also die hohen Schulen erfahren lange Jahre. Bei den Deutschen, bei den Italischen, bei den Frankreichischen. Und den Grund der Arznei gesucht. Mich nicht allein derselbigen in Lehren, Schriften und Büchern ergeben, sondern weitergewandert. Nach einem Besuch beim Vater, der als Arzt in Villach tätig ist, kommt Theophrastus im Jahre 1524 nach Salzburg, wo er sich als praktizierender Arzt niederlassen möchte. Die Studien- und Wanderjahre sollten damit ihr Ende finden. Doch es kam anders. Es kam zu der Gerichtsverhandlung, zum langen Verhör. Zwar konnte das Gericht dem Theophrastus keine direkte Schuld nachweisen, aber man verfolgte ihn und trieb ihn dazu, dass er bei Nacht und Nebel im April des Jahres 1525 aus Salzburg flüchtete. Wieder begann eine ruhelose Wanderschaft. Dabei lernte er die Heilquellen in Süddeutschland kennen und schrieb darüber. Er wurde auch an das Krankenbett des Markgrafen von Baden gerufen. Und obwohl er den Fürsten heilte, erhielt er die versprochene Belohnung nicht. So sollte es ihm noch oft in seinem Leben ergehen. Theophrastus heilte nicht um des Lohnes willen. Von Armen nahm er kein Geld. Doch von den Wohlhabenden verlangte er ein gutes Honorar. Aber die reichen Leute vergaßen allzu bald nach ihrer Gesundung zu zahlen. So kam er auf seiner Wanderung nach Straßburg. Hier bewarb er sich um das Bürgerrecht. Am 5. Dezember 1526 wird im Bürgerbuch der Stadt beurkundet: Theophrastus von Hohenheim, der Arzneidoktor, hat das Bürgerrecht gekauft. Sein Ruf als Arzt war bald weit im Land am Oberrhein verbreitet. An einem kalten Wintertage rief man ihn zu einer ärmlichen Herberge vor dem Straßburger Rheintor. Ich bitte euch, Herr, könnt ihr meinen Vater heilen? Alle sagen von euch, dass ihr Wunder tut. Wunder, wie du sagst, tue ich nicht, Mädchen. Wie heißt du? Mein Vater nennt mich Hannele. Wir sind fahrende Händler. Und wenn der Vater krank ist, dann können wir nicht zum nächsten Markttag ziehen und verkaufen nichts. Hannele, dein Vater muss ins Spital. Er hat ein böses Fieber. Ach, Herr, das kostet Geld und wir sind arme Leute. Ich fordere kein Geld von dir, Hannele. Wenn ich deinem Vater helfen soll, muss er ins Spital. Ich will ihm selbst seine Medizin bereiten. Schließ die Tür, hier ist ein Mann im Fieber. Ja, ja. Seid ihr der Doktor Theophrast von Hohenheim? Derselbe, und? Ich suche euch überall. Mein Herr, der Verleger Froben schickt mich zu euch. Ihr sollt zu ihm nach Basel kommen. Er ist krank und zahlt euch jeden Lohn. Nach Basel? Ein Pferd habe ich bereit für euch. Es eilt. Nichts da nach Basel. Hier, dieser kranke Mann muss ins Spital. Sodann bereite ich die Medizin. Und danach erst habe ich die Zeit für deinen Herrn. Komm, Hannele, hilf mir. Ja, oh, ich danke euch, Herr. Ich danke euch. Theophrastus reiste andern Tags nach Basel zum Verleger Johann Froben. Froben war ein bedeutender Mann. Zu seinen Freunden zählten unter anderem der Gelehrte und Humanist Erasmus von Rotterdam und der Maler Hans Holbein, der Jüngere. Schon während des ersten Krankenbesuchs bei Froben machte sich Paracelsus den ersten Feind, den Basler Arzt Lauterer. Nun sagt schon eure Meinung, Theophrastus. Ich prüfe es noch. Ich sage doch, es ist der Brand. Das Bein muss amputiert werden. Von Tag zu Tag schaut's schlimmer aus. Nicht. Ich bitte euch, ihr Herren, nehmt mir nicht das Bein. Es schmerzt euch da nicht mehr, Herr Froben. die Geschwulst... Habt ihr dummes Zeug genug geschwatzt? Und nennt euch Doktor? Ich bin an der medizinischen Fakultät hier gut gelitten. Der Ordinarius Bär hört auf mein Wort. Da seid ihr was Rechtes. So macht ihr denn mit Schnickschnack aus Studentenmediziner. Beste Herren, kein Streit. Ich will doch nur mein Bein erhalten. Wem soll ich glauben? Nicht ihm. Diesem hergelaufenen Landfahrer, der der Arzt sich nennt. Geht, schreit euch draußen aus und blast euer Gift in hohle Hirne. Nun, was ist das? Lieber Dr. Lauterer. Mich seht ihr hier nimmermehr. Lasst ihn gehen. Besser er geht, als ihr verliert euer Bein, Meister Froben. Glaubt ihr, ich werde wieder gehen? Gehen, das fügt nur Gott. Ich vermag euch lediglich die Geschwulst aus dem Bein zu nehmen. Ich werde euch eine innere Arznei mischen. Und ihr werdet sehen, es bessert sich. Tatsächlich gelang es Theophrastus, den Verleger Froben zu heilen. Auch der gelehrte Erasmus von Rotterdam ließ sich behandeln. Bald darauf wurde der würdige Theophrastus von Hohenheim zum Stadtarzt von Basel ernannt. Gleichzeitig trug man ihm eine Professur an der medizinischen Fakultät an. So konnte er bald mit Vorlesungen über allgemeine Medizin, über Chirurgie und über die Zubereitung von Arzneien beginnen. Energisch ging er an die Arbeit und verkündete seine Ansichten, die vielen Leuten in Basel nicht passten. Und so hatte er bald alle Ärzte und auch die Apotheker der Stadt gegen sich. Auch an der Universität wuchs die Gegnerschaft. Entgegen dem Brauch der damaligen gelehrten Welt hielt nämlich Theophrastus seine Vorlesungen nicht in lateinischer, sondern in deutscher Sprache, obwohl er das Latein beherrschte. Trotz aller Anfeindungen aber wirkte er weiter als Arzt und immer noch gehörte Erasmus von Rotterdam zu seinen Patienten. Bedeck dich wieder, Erasmus. Deine Leber ist gut, sie braucht keine Arznei mehr. Doch gegen das Nierenfett musst du die königliche Arznei, die ich dir verordnet habe, weiter einnehmen. Bewahr dich unbedingt vor den geringsten Apothekerwaren, Turbid und dergleichen Gebräu. Ich will's befolgen. Und sonst verheimlichst du mir nichts Gefährliches? Die Harnschlacke in deinem Leib macht mir Sorge. Es ist ein Mineral, das sich absetzt, ein Marmorstein, so glaube ich. Allein, ich fühle den Stein noch nicht. Doch werde ich die Ursache beseitigen. Ich danke dir. Danke Gott, nicht mir. Er heilt. Ich vermag ihm nur dabei zu helfen. Das klingt fromm. Du weißt, dass sie dich gottlos nennen. Das steht bei ihnen. Bleib, ich will noch mit dir sprechen. Du hast nicht viele Freunde hier in Basel. Und täglich werden's weniger. Du bist ein weiser Mann, Erasmus. Und hast es selbst erfahren. Wer sich der Wahrheit nähert, verschafft sich Feinde immer mehr. Wohl wahr. Ich kenn's. Sieh, als ich in Ferrara zum Doktor beider Arzneien, zum Chirurgus wie auch zum Mediziner promovierte, da habe ich mir geschworen, die große Kunst des Heilens zu reinigen von all dem Schwulst und Suppenwust der Quacksalberei. Und das lehre ich hier zu Basel nun meine Schüler. Hast du ein Recht, so zu handeln? Wider alle bekannten Regeln? Wer hat die Regeln aufgestellt? Nach meinem Studium bin ich durch ganz Europa gewandert, um überall zu lernen. Ich fand, es ist ein großes Irrsal und stets übel, dass so viele Ärzte, vornehmlich zu Montpellier, Salerno und Paris, die da den Ruhm haben wollen, nichts wissen und können. So bin ich weiter gewandert. Ich habe in vielen Orten und Ländern fleißig und emsig nachgefragt, die Künste der Arznei erforscht. Nicht allein bei den Doktoren, auch bei den Scherern und Badern, den Wurzelweibern und Schwarzkünstlern, auch bei den Alchemisten und den klugen Mönchen in den Klöstern, bei Edlen und Unedlen, bei Gescheiten und Einfältigen. Allen hab ich die Künste abgelauscht, weiß um die Kraft der Kräuter und der chemischen Salze, kenne das Heilen der Bäderquellen, die aus der ewigen Erde strömen. Erasmus, ich weiß, was ich sage. Und ich werd's aufschreiben. Und er schrieb es, von Erasmus ermuntert auf, veröffentlichte seine ersten medizinischen Schriften. Seine Feinde aber gaben keine Ruhe. Man schmähte und verspottete den berühmten Arzt. Hinzu kam wieder ein Streit wegen eines versprochenen, doch nicht gezahlten Honorars. Und als überraschend noch der Verleger Froben starb, hatte Theophrastus keinen Fürsprecher mehr. An einem Februarabend des Jahres 1528 klopfte es an der Tür zu seiner Studierstube. Meine Tür ist nicht verschlossen. Tretet ein. Herr Professor? Einer meiner Schüler? Der Studiosus Medicinae, Kaspar Mutschler, Herr. Der Sohn vom Rat, Herrn Mutschler. Ja, und darum weiß ich's auch, Herr. Was weißt du, Kaspar? Schickt dein Vater dich? Nein, er darf nicht wissen, dass ich hier bin. Er plaudert's just beim Nachtmahl eben aus. Ja, was denn? Erklär dich deutlicher. Ihr müsst fort, Herr. Der Magistrat von Basel hat beschlossen, euch das Handwerk zu legen. Was? Man will euch in Haft nehmen. Ich komme hierher, um euch zu warnen. Und mein Laboratorium hier, meine Arzneien? Ihr müsst fliehen, Herr Professor, glaubt mir. Es ist höchste Zeit. Und wieder, wie ehedem in Salzburg, floh Theophrastus bei Nacht und Nebel aus der Stadt. In den nun folgenden Jahren der Wanderschaft veröffentlichte er seine wichtigsten Schriften. Seit 1529 benutzte er nach der Gewohnheit der Gelehrten von damals den lateinischen Namen Paracelsus, unter dem er von nun an überall bekannt wurde. Der Name Paracelsus steht auch als Autor auf dem Buch Von der Bergsucht. Damit beschreibt zum ersten Male ein Arzt eine Berufskrankheit, die der Bergleute. Das war der Anfang unserer heutigen Gewerbemedizin. Als Paracelsus in Sterzing in Tirol weilte, wurde die Stadt von der Pest heimgesucht. In seinem Büchlein von der Pest schildert Paracelsus nicht nur die Symptome der furchtbaren Seuche, er sagt auch, wie man sie bekämpfen, ja verhindern und ihr vorbeugen kann. Viele grundlegende medizinische Werke folgten, darunter eine Schrift über die damals weit verbreitete Geschlechtskrankheit der Syphilis. Auch hier war Paracelsus der Erste, der über diese unheilbare Krankheit schrieb. Die Ärzte standen dieser Seuche damals hilflos gegenüber und behandelten sie mit Guaiac, einem Süßholz, das aus Südamerika eingeführt wurde. Der Handel damit lag in den Händen des Handelshauses der Fugger in Augsburg. Paracelsus schrieb nun, dass Guaiac sei ein Mittel der Quacksalberei und befürwortete ein Quecksilbergemisch zur Behandlung der Seuche, was sich als richtig erwies. Die Fugger sahen ihr einträgliches Geschäft gefährdet und wandten sich an den Rat der Stadt Nürnberg. Meine Herren, die jüngst vom Kaiser erhobenen Reichsgrafen von Fugger wünschen nicht, dass hier zu Nürnberg weitere Schriften des Paracelsus gedruckt werden. Sein Eintreten gegen die Verwendung des Guaiac-Holzes als Heilmittel ist widerlegt. Der den Fuggern befreundete Professor Stromer, Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig, hat ein Gutachten verfasst. Die Ansichten des Paracelsus sind irrig. Der Rat der Stadt Nürnberg folgte der Empfehlung der Fugger und verbot den Druck. Längst aber war Paracelsus wieder unterwegs. Noch 10 Jahre sollte diese ruhelose Wanderschaft durch die Länder Mitteleuropas dauern. Wohin er auch kam, überall fand er Feinde, aber auch Freunde. Studenten scharten sich um ihn. Zweimal wurde er sogar vom Kaiser Ferdinand in Wien empfangen und geehrt. Um das Jahr 1540 rief ihn der Fürstbischof Ernst von Wittelsbach nach Salzburg ausgerechnet in die Stadt, aus der er 16 Jahre zuvor hatte fliehen müssen. Es sollte die letzte Station des Paracelsus sein. Er war jetzt 46 Jahre alt. Ein Jahr später starb er. Auf dem Friedhof von St. Sebastian in Salzburg findet man heute noch sein Grab. Die lateinische Inschrift auf dem Grabstein lautet übersetzt: Hier ruht begraben Philippus Theophrastus, der ausgezeichnete Doktor der Medizin, der jene argen Wunden Aussatz, Podagra, Wassersucht und andere unheilbare Krankheiten des Leibes mit wunderbarer Kunst heilte und all sein Gut unter die Armen verteilte. Im Jahre 1541, am 24. Tag des September, hat er das Leben mit dem Tode vertauscht.